So, ich begrüße euch recht herzlich zur vierten Episode des 05-Casts. Mein Name ist Ricardo und diesmal bin ich ebenfalls wie in der letzten Episode leider alleine. Den Tim habe ich nicht dazu bekommen, mit mir heute aufnehmen zu können, da unsere Arbeitszeiten, wie gesagt, etwas gegeneinander spielen, was die Sache des Aufnehmens betrifft. Nichtsdestotrotz... Ach, so egal. Auf jeden Fall habe ich euch versprochen, dass heute eine Folge kommt und hier ist sie. Und demnach werde ich das hinnehmen müssen, dass ich heute wieder nicht mit Tim zusammen aufnehmen kann. Allerdings haben wir geplant, dass wir die nächste Folge wieder endlich zusammen aufnehmen können, damit auch ihr nicht mehr nur meine Stimme hören müsst, sondern auch wieder endlich wieder Tims Stimme hören könnt. Somit können wir auch wieder die Folgen etwas länger gestalten, denn eine Meinung ist natürlich schneller erzählt, wenn man keinen Gesprächspartner hat. Wenn ich Themen mit Tim zusammen bespreche, dann kommt natürlich noch seine Meinung hinzu. Wir diskutieren über die eigene Meinung und so weiter und so fort. Deswegen ist es eigentlich cooler, wenn man zu zweit, mindestens zu zweit aufnimmt. Mir macht es zumindest mehr Spaß, mit Tim zusammen aufzunehmen, anstatt alleine aufzunehmen. Ich würde aber sagen, dass wir trotz allem damit anfangen, dass die Wintertransferphase jetzt rum ist und natürlich ist auch bei Mainz 05 einiges passiert. Vor allem gab es viele Abgänge bei Mainz 05. Darunter sind, Moment, vor allem ich habe es irgendwo aufgehabt, damit ich auch ja keinen vergesse. Es ist Gonzalo Jara, es ist Todor Nedelev, es ist Flo Niederlechner, Maxi Beister und Niki Zimling, die den Club verlassen haben. Allerdings alle auf Leihbasis bis auf unseren chilenischen Rechtsverteidiger Gonzalo Jara. Ihn hat es zurück in die Heimat zu Universidad de Chile gezogen. Am 16. Januar wurde der Vertrag zwischen ihm und Mainz 05 aufgelöst und am 19.01. wurde dann von seinem neuen Club bekannt gegeben, dass er ab sofort für sie auflaufen wird. Kurz darauf ist dann Todor Nedelev ausgeliehen worden, zurück in seine Heimat zu Botev, wo er auch, bevor er zu Mainz 05 gewechselt ist, gespielt hat. Ja, da muss ich ganz ehrlich zu sagen, ich finde es gut, dass er verliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln. Allerdings finde ich es schlecht, dass er zu einem bulgarischen Verein verliehen wurde, beziehungsweise zu seinem ehemaligen Verein. Weil ich einfach, also ich bin mir sicher, dass die erste bulgarische Liga nicht so ein hohes Niveau hat, wie jetzt beispielsweise die zweite Liga in Deutschland. Da hätte ich ich hätte mir eher gewünscht, dass Nedelev in die zweite Liga wechselt, in Deutschland bleibt, einfach damit er auch weiter die Sprache lernen kann, damit er sich hier weiter akklimatisieren kann, was ja scheinbar noch nicht so voll passiert ist, deswegen, ne? Und in der zweiten Liga hätte er dann natürlich bessere Spielpraxis sammeln können als in der zweiten Mannschaft bei Mainz 05. Ich meine, wir spielen zwar trotzdem in der dritten Liga, aber es reicht halt nicht, nur dritte Liga zu spielen, um sich an Bundesliga-Niveau gewöhnen zu können. Da finde ich, ist die zweite Liga doch schon deutlich näher dran. Ich hätte ihn mir eher in der zweiten Liga in Deutschland gewünscht. Aber nun gut, jetzt spielt er bis Saisonende in Bulgarien. Sein neuer alter Verein besitzt keine Kaufoption für ihn. Das heißt, er wird im Sommer definitiv zurückkommen. Der nächste Abgang ist Florian Niederlechner. Der ist dann am 31. Januar, also einen Tag vom Deadline Day, gewechselt. Und zwar zum SC Freiburg. Die haben sich die Dienste des Stürmers bis 2017 auf Leihbasis gesichert. Im Anschluss verfügen sie über eine Kaufoption. Die Höhe weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass sie halt eben eine besitzen. Und da denke ich, ja, ich bin mal gespannt, wie er sich macht. Ich finde es natürlich schade, dass er halt nach einem halben Jahr den Verein schon wieder verlässt. Und was ich auch generell an dem Transfer nicht so verstehen kann, dass mit Emil Berggren direkt ein Ersatz vorgestellt wurde. Na, ich weiß nicht. Niederlechner ausleihen, weil er nicht genug Spielpraxis sammelt, dafür aber einen Stürmer von Braunschweig holen, der, wo ich mir sicher bin, auch nicht unbedingt an Mutu und Córdoba vorbeikommen wird. Das heißt, ihm droht auf jeden Fall die Bank, es sei denn, Schmidt stellt tatsächlich auf ein 4-4-2 um, was natürlich auch ein bisschen gemunkelt wurde, mit zwei Stürmern für Mutu Córdoba, Mutu Mali, Mutu Berggren, irgendwie sowas vielleicht im Sturm. Das wären so die Optionen. Ja, auch am Deadline-Day ist Mainz 05 auf dem Transfermarkt tätig gewesen. Nicht unbedingt Mainz 05 an sich, sondern zwei weitere Vereine, der FSV Frankfurt und 1860 München, haben sich die Dienste von Maxi Beister und Niki Zimling gesichert. Maxi Beister ist bis Saisonende an 1860 ausgeliehen und kann dort zu seiner alten Form zurückfinden beim Tabellenvorletzten in der zweiten Liga. Ja, der SC Paderborn war wohl auch an Beister interessiert. Allerdings spielt er jetzt halt für 1860. Ja, da kann er doch mal wieder zeigen, was er alles drauf hat und dann sich fit für die erste Liga machen bei Mainz 05. Auch Maxi Beister ist verliehen bis Saisonende, sprich im Sommer 2016 kehrt er zurück zu Mainz 05, da die Münchner ebenso wie der FSV Frankfurt über keine Kaufoptionen verfügen. Der FSV Frankfurt verfügt natürlich über keine Kaufoption von Maxi Beister, aber auch über keine von Niki Zimling, denn der Nationalspieler, der dänische Nationalspieler, verstärkt für das nächste halbe Jahr den FSV Frankfurt, ebenso wie Dani Şahin und Beza Halimi. Der FSV Frankfurt hat demnach drei Leihspieler von Mainz 05. Kann man mal machen. Jetzt klingelt gerade mein Handy, das ist natürlich nicht gut, das legen wir mal weg. Bei Niki Zimling, eigentlich wollte der ja schon zum Anfang der Saison weg, beziehungsweise Mainz 05 wollte ihn verkaufen, verleihen, wie auch immer. Ich denke, man hätte ihn auch durchaus verkaufen können. Denn, ja, mit seinen 30 Jahren spielt er nicht mehr wirklich eine Rolle im zentralen Mittelfeld bei Mainz 05, wenn man sich überlegt, was für Alternativen wir da haben mit Latza, Bungert wollte ich schon sagen, mit Baumgartlinger, mit Fabi Frei. Da haben wir doch einiges, was da vor ihm steht. Auch die Jugend mit Suat Serdar und Co., die würde ich eher in Kiezimling vorziehen. Ja, demnach sind wir schon mal die Abgänge durchgegangen. Ich finde alle Abgänge eigentlich sinnvoll, machen Sinn, bis auf Hara und Nedelev, die kann ich nicht so verstehen, denn Hara hat ja jetzt zum Ende der Hinrunde doch durchaus gut gespielt und viel gespielt. Allerdings soll es da wohl auch Streit mit seiner Frau gegeben haben, wie es wohl bei, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Auf jeden Fall hieß es irgendwo, dass seine Frau ihm wohl mit der Scheidung gedroht hat, wenn sie nicht zurück nach Chile da zurückkehren. Ja, das würde zumindest erklären, wieso man sich von ihm getrennt hat. Bei Nedelev, wie gesagt, ich hätte ihn lieber in der zweiten Liga gesehen. Machen wir mit den Zugängen weiter. Da gab es nicht so viel, drei an der Zahl. Mit Karim Onisivo vom SV Mattersburg hat man sich einen guten Flügelspieler sichern können. Ablösefrei. Allerdings hat er bisher immer noch keine Spielberechtigung, da er ablösefrei gewechselt ist, da gab es irgendwie einen Streit mit dem Vertrag, der wurde dann für ungültig erklärt, demnach konnte er ablösefrei zu Mainz 05 wechseln. Der SV Mattersburg hat das aber nicht so eingesehen und ist jetzt vor Gericht gegangen. Und bis da kein Urteil gefällt wurde, kriegt Onisivo wohl keine Spielberechtigung für Mainz 05. Da habe ich heute allerdings schon wieder Neues gelesen, und zwar, dass er wohl zumindest über eine Spielberechtigung verfügen soll, wenn er es jetzt noch nicht tut. Die Tage. Allerdings kommt das Hannover-Spiel jetzt am Wochenende noch zu früh für ihn, da er sich verletzt hat. Ich glaube, am Zeh oder so hat er sich verletzt. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber irgendwie so wird das sein. Genau, der nächste Neuzugang kam dann am 25. Januar von Bayer 04 Leverkusen, und zwar ist es ein neuer Rechtsverteidiger, der Gonzo Jara ersetzen soll, und zwar nennen wir ihn Giulio Donati. Der Italiener, ja, kam für 1 Million Ablöse von Bayer Leverkusen, und da würde ich sagen, haben wir uns doch schon einen großen Brocken für wenig Geld sichern können. Denn mit Leverkusen Champions League Erfahrung und ja, Leverkusen ist jetzt auch nicht so der schlechteste Verein. Da würde ich dann sagen, haben wir uns für wenig Geld einen sehr guten Ersatz auf der rechten Abwehrseite sichern können. Joa, Brosi, streng dich an, dass Donati dich nicht überholt, beziehungsweise, ja, ich weiß ja nicht, wie wir da das lösen, wer dann am Ende der Backup sein wird. Auf jeden Fall haben wir demnach 2 richtig starke Männer auf der rechten Abwehrseite. Am 31. Januar kam dann, wie gesagt, im Gegenzug zur Leihe von Flo Niederlechner, der zum SC Freiburg gewechselt ist, kam dann Emil Berggren von Eintracht Braunschweig. Der hat einen Vertrag bis 2019 bekommen, das heißt, ihn haben wir nicht ausgeliehen, sondern gekauft, ebenso wie Donati und Onisivo. Keine ausgeliehen, sondern alle gekauft. Ich habe ja schon gesagt, den Transfer verstehe ich jetzt nicht so sehr, denn mit Berggren haben wir eigentlich einen nahezu 1:1 Ersatz zu Flo Niederlechner verpflichtet, aber ich denke, Martin Schmidt wird da schon wissen, was er tut und wieso man den Transfer gemacht hat. Ja, würde ich mal sagen, lassen wir die Transfers damit sein. Die Rückrunde startet jetzt in den 3. Spieltag, beziehungsweise in den 20. Spieltag, da treffen wir dann auf Hannover 96. Allerdings gab es demnach davor schon 2 Spiele. Fangen wir mit dem Spiel in Ingolstadt an. 1:0 verloren, war natürlich eine bittere Pille. Da, ja, ist blöd. Hartmann von Ingolstadt hat in der 41. Minute per Elfmeter das Spiel sozusagen entschieden. Ja, der Elfmeter kam durch ein angebliches Handspiel von Bell. Ich glaube Bell, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist er ja angeschossen worden. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass das ein Elfmeter war. Finde ich eher kritisch. Würde es einen Videobeweis geben, bin ich mir sicher, dass der Elfmeter auch wieder zurückgenommen worden wäre. Auf jeden Fall können wir eigentlich mal auf die Aufstellung von dem Spiel eingehen. Die Verteidigung war, also im Tor natürlich ganz klar Karius, in der Abwehr eigentlich bis auf ein Gesicht nichts Neues, Brosi, Balogun und Bell. Und links hat dann Busman, wie auch immer, debütiert auf der linken Abwehrseite, hat seine Sache eigentlich relativ gut gemacht und durfte demnach auch wieder gegen Gladbach spielen. Im defensiven Mittelfeld haben wir es mit Baumi und Latzer zu tun gehabt, dann die offensive Dreierreihe mit Clemens, Mali und Jairo. Also eigentlich recht standardmäßig momentan. Im Sturm gab es dann auch eine Neuerung, die mich ziemlich verwundert hat. Und zwar sind wir da auf John Córdoba getroffen. Der, ja, er hatte nicht so das beste Spiel. Ich glaube, er hat 6-mal im Abseits gestanden, das ganze Spiel über. Eine Kickernote von 3,5 ist in Ordnung. Eine gelbe Karte hat er sich noch geholt. Eingewechselt wurden in der 71. Minute wurde Muto für Jairo eingewechselt. In der 80. Minute kam Suat Serra für Christian Clemens. Und kurz vor Schluss in der 85. kam Pablo de Blasis für Yunus Mali. Ja, eigentlich ganz in Ordnung. Aber ja, auch statistikmäßig haben wir da, ja, natürlich, das ist jetzt eher uncool, dass hier das Telefon klingelt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr stört und dass ich das irgendwie zumindest auskriege. So, perfekt. Ja, statistikmäßig hat es auch jetzt nicht so gut ausgesehen. Wir haben 7-9 Torschüsse gehabt. Gespielte Pässe haben wir mit 518, 217 mehr als die Ingolstädter mit 301. Naja, allerdings hatten wir auch davon 127 Fehlpässe. Naja, dennoch eine Passquote von 75%, Ingolstadt von 61%, 63% Ballbesitz. Zum Schluss in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall kann man sagen, wir haben das Spiel gemacht. Wir waren eindeutig die stärkere Mannschaft, allerdings haben wir es nicht so über die Reihe gekriegt. Die Ingolstädter haben besser hinten gestanden. Am Ende stand es dann 1-0. Wir haben mal wieder gegen Ingolstadt zum Beginn verloren. Ja, blöd. Aber nun gut, was soll man machen? Weiter ging es dann letztes Wochenende gegen Gladbach. Und da ging es wieder 1-0 aus. Allerdings 1-0 für uns. Und zwar hat sich Clemens zum 100. Bundesligaspiel in seinem persönlichen Derby mit einem sehenswerten Treffer sein elftes Bundesligator insgesamt geschossen. Kann man machen, war auf jeden Fall ein sehenswerter Treffer, wo man nichts gegen sagen kann. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Aber nun gut, was soll man dazu sagen? Das Spiel war auf jeden Fall echt nicht schlecht. Mainz 05 hat sich gut gemacht. Ich meine, gegen Gladbach mal kann man mal 1-0 gewinnen. Ich fand das Spiel eigentlich ziemlich ausgeglichen. Es hätte genauso gut unentschieden ausgehen können. Ich bin natürlich mit dem 1-0 zufrieden, zumal wir da das erste Mal im Karnevalstrikot gespielt haben, was meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aussieht, aber kommen wir später nochmal drauf. Ich würde sagen, auch hier gehen wir nochmal auf die Aufstellung ein, und zwar sieht das da eigentlich relativ ähnlich aus wie bei dem Gladbach-Spiel. Wir haben Karius im Tor, Brosi, Balogun, Bell und Bousmont in der Abwehr, Baumgartlinger, Latzer im defensiven Mittelfeld, Clemens, Mali, Jairo in der offensiven Dreierreihe und Muto diesmal im Sturm, der allerdings nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Demnach kam auch in der 67. Minute Cordoba für Muto ins Spiel, in der 79. ist Fabi frei für Mali ins offensive Mittelfeld gekommen. Und wieder kurz vor Schluss, diesmal bei der 89. kam Pablo de Blasis für Jairo. Ja, wie gesagt, Clemens hat in der 21. Minute das 1-0 geschossen, was definitiv ein schönes Tor war. Das kann man sich öfter angucken. Ja, zu den Spieldaten. Zu den Spieldaten. Wir haben 13-12 Torschüsse diesmal gehabt. Ja, wieder eine Passquote von 71%, aber diesmal ein Ballbesitz nur von 37%. Die Gladbacher mit 63% hatten da ein bisschen mehr. Da muss man aber wieder sagen, dass unser Torwart, der Loris Karius, so krass gut gespielt hat. Das war so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Stindl hat da kurz, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade beschreiben soll. Auf jeden Fall, Karius ist rausgeeilt, hat demnach sein Tor gerade frei gehabt, indem er zur Seite raus ist. Dann kam Stindl mit einem Kopfball, der aber von Bousmont direkt auf der Linie noch geklärt wurde. Der Abpraller kam einfach direkt zu Raphael, der eigentlich nur noch aufs leere Tor hätte draufballern müssen. Der hätte so gesessen. Und er schießt auch gut aufs Tor. Aber Karius kam einfach angehechtet und... hat den Schuss einfach wieder rausgefaustet. Das, wow, das war schon echt krass. Dann zum Schluss hat Gladbach halt alles darauf gesetzt, nochmal irgendwie zumindest einen Punkt zu holen. Allerdings gab es an Karius leider kein Zurück mehr. Das war für Gladbach eines der vielen Spiele, die sie freitagabends nicht gewinnen konnten. Und nächste Woche trifft Gladbach wieder am Freitagabend, diesmal gegen Bremen. Naja, mal gucken, ob die ihre Serie damit unterbrechen können. Bei dem Spiel gab es dann auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten von letztem Jahr. Und zwar hat bei Gladbach in der Startformation ein gewisser Herr Jonas Hofmann gespielt, mit dem ich letzte Saison das Treffen hatte bezüglich dem 05er Stadionmagazin. Ja, schon cool. Und dann sieht man ihn so wieder zurück. In Mainz hat ja letzte Woche hat er ja das erste Spiel mit Gladbach gemacht in der Bundesliga und es gegen seinen alten Verein Borussia Dortmund angetreten, die Woche drauf gegen seinen Ex-Verein Mainz 05 und ja, doch, schon ganz cool. Das Spiel geriet dann allerdings mehr zur Nebensache, denn die Mainzer haben einem Fan namens Lukas das Spiel gewidmet, wenn man es so sehen kann. Der 23-jährige Ultra kam, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht wann, aber allerdings kam er am vergangenen Wochenende, glaube ich zumindest, dass es vergangenes Wochenende war, ist er mit dem Auto tödlich verunglückt, als er auf einem Heimweg von einer Firmenfeier war. Ja, vermutlich halt überhöhte Geschwindigkeiten, dann von der Fahrbahn abgekommen und der soll wohl gegen mehrere Bäume geprallt sein. Es gab Graffitis an Regionalbahnen, wo sein Name stand. Auf dem Unicampus wurde an ein Gebäude für immer Lukas drauf gesprüht. Und vor dem Spiel gegen Gladbach gab es dann einen Trauermarsch von Bruchwegstadion zur Kofas Arena und auch im Stadion wurde dann mit vielen Spruchbändern ihm gewidmet. Es wurde viel an ihn gedacht, es gab nur eine Fahne, die bei den Mainzern geschwenkt wurde, darauf stand dann auch Lukas lebt. Das Spiel war ganz im Namen von Lukas. Es gab am Anfang auch eine inoffizielle Schweigeminute für ihn. Und was ich eigentlich auch ganz cool fand, ist, die Gladbacher haben auch einen Banner gehabt, wo Ruhe in Frieden Lukas drauf stand. Das war echt cool. Das war dann so ein Moment, wo man gemerkt hat, dass der Fußball auch einfach mal zur Nebensache wird und dass man dann auch als gegnerischer Verein doch zueinander hält. Das war echt, war schon cool. Ich kannte ihn persönlich nicht. Aber man hat doch durchaus Gänsehaut gehabt im Stadion. Ich meine, ganz Mainz hat getrauert, als es im Stadion dann tatsächlich so ruhig war. Während der Schweigeminute gab es dann natürlich auch eine schöne Situation gleichzeitig. Und zwar ist die deutsche Handballmannschaft ins Finale eingezogen, welches die dann natürlich auch gewonnen haben und Europameister geworden sind. Während der Schweigeminute kamen dann halt auch vereinzelte Rufe, Finale und sowas, war gerade unpassend. Also hätten die Deutschen nochmal so 5 Minuten später, wären die dann ins Finale gekommen, wäre schon besser gewesen. Allerdings wollen wir jetzt nicht weiter so traurig bleiben. Opala, Entschuldigung. Ups. wollen wir nicht weiter so traurig bleiben und machen mit einer schönen Sache weiter. Und zwar unser ehemaliger Trainer Kasper Juhlmann hat seit dem 1. Januar einen neuen Job. Und zwar ist er wieder Trainer von seinem vorherigen Verein, dem FC Nordzielland. Ich denke, das ist ein guter Schritt für ihn wieder zurück, da wo er auch richtig erfolgreich war. Ich meine, im Jahr 2012, glaube ich, hat er die Mannschaft auch unerwartet zur deutschen Meisterschaft, zur Meisterschaft in Dänemark geführt und das ist dann doch, ja. Die werden sich freuen, dass sie ihren Juhlmann zurück haben. Wir haben ihn ja durch Schmidt ersetzt, nachdem Juhlmann doch nicht so erfolgreich war bei Mainz 05. Martin Schmidt hat jetzt in 13 Tagen am 17. Februar sein einjähriges Trainerjubiläum in Mainz. Passend zur Karnevalszeit natürlich haben die Mainzer dieses Jahr auch Geburtstag und zwar den 111. Geburtstag. Da gibt es, Mainz 05 packt ordentlich aus, es gibt ein Karnevalslogo, ein Karnevalstrikot. Mainz 05 hat über die Zeit zum 111. neues Logo präsentiert, womit die Mainzer jetzt Ja, die haben halt jetzt momentan ein neues Logo für den 111. Geburtstag. Wir nehmen am Rosenmontagsumzug teil mit dem Wagen Nummer 111. Wer hätte es gedacht? Auf dem werden die Profis auch mitfahren. Also ganz cool, wer sich den Mainzer Rosenmontagsumzug nicht entgehen lassen will. Wagen Nummer 111. Das ist der Wagen der Mainzer Profimannschaft. Ja. Des Weiteren, wie gesagt, gibt's auch ein Fasnachtstrikot, welches, wer es noch nicht gesehen hat, es hat das Rot vom ganzen, also es sieht im Prinzip aus wie das Heimtrikot, nur sind die Ärmel halt in den weiteren Mainzer Fasnachtsfarben gehalten. Das heißt, die Schultern sind weiß, blau, gelb, rot. Ja. Ich find's ganz cool. Es ist zwar am Anfang echt gewöhnungsbedürftig gewesen, da ich mir so dachte, das Mainzer Logo trägt übrigens die Narrenkappe. Auch eine gute Idee. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mir das Trikot kaufen werde. Denn ich kann's schlecht einschätzen, ob jetzt durch Lotto, dem neuen Trikotsponsor, jedes Jahr so ein Karnevalstrikot kommen wird oder ob das jetzt halt tatsächlich nur was Besonderes ist zum 111. Geburtstag. Demnach bin ich mir sicher, dass ich mir das Trikot holen werde. Da ist halt einfach, es ist was Besonderes. Wann gab es zuvor schon mal in Mainz ein Karnevalstrikot? Da kann man schon nicht Nein sagen und ganz ehrlich, für 60 Euro ist das im Vergleich zum normalen Heimtrikot doch schon deutlich billiger, welches mit 65 oder 75 Euro angefangen hatte. Ist doch schon eine andere Hausnummer. Auch das neue Logo finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich das ganz normale Mainz 05 Logo. Nur steht dann links an der Seite noch 111 Jahre. Ich finde es ganz nett. Ich finde es voll cool, dass Mainz 05 halt zum 111. sowas macht, da zum 100. schon nichts kam. Aber natürlich, ich meine, Mainz ist so ein närrischer Verein. Da ist der 111. der runde Geburtstag und nicht der 100. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall cool, dass es trotzdem sowas gibt. Wo wir schon gerade bei Mainz 05 sind, ich bin gerade auf Facebook und da kann ich mal gerade ein bisschen Eigenwerbung mit ins Programm schieben. Und zwar gibt es den 05er auch auf Facebook, wo ich mittlerweile auch deutlich aktiver bin. Ich habe, glaube ich, 2014 habe ich den Facebook-Account schon erstellt. Habe allerdings so das Problem gehabt, so mit Twitter und Facebook. Ich wollte das immer gleichzeitig posten. Das heißt, wenn ich auf Twitter was schreibe, dass es automatisch auch auf Facebook mit gepostet wird. Ich habe nie was Vernünftiges gefunden, womit das ging. Jetzt habe ich es gefunden und demnach ist auch Facebook deutlich aktiver. Ich habe auf Facebook nicht nur die Tweets von Twitter, die dort präsentiert werden. Ich habe da natürlich auch die Transferbestätigungen, die Gerüchte und das alles am Laufen. Mit mehr Informationen natürlich. Da bei Twitter die Tweets auf 140 Zeichen begrenzt sind, habe ich da nicht so viel Platz, um viel über den Spieler preisgeben zu können, um euch gut informieren zu können, was auch Transfers angeht. Ob ein Verein eine Kaufoption hat bei einem ausgeliehenen Spieler, wie jetzt beispielsweise mit Flo Niederlechner und so weiter und so fort. Die ausführlichen Informationen gibt's dann hauptsächlich auf Facebook. Allerdings, natürlich, das Allerwichtigste kommt auch auf Twitter, da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Bei den ganzen Abgängen gab es zwei Spieler, die auch sehr stark vor einem Abgang standen, und zwar mit Yoshinori Muto, der wohl das Interesse des englischen Clubs aus Manchester, also Manchester United, geweckt hat. Und Yunus Mali, der kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stand. Allerdings haben beide keine Freigabe von Mainz 05 erhalten. Das heißt, sie bleiben Mainzer, zumindest bis zum Sommer. Finde ich vernünftig. Ich finde, das wäre echt ein Fehler gewesen, hätte man jetzt Yunus Mali oder Muto abgegeben, da das einfach die beiden Spieler sind, die die Tore in Mainz schießen, und Mali bei Dortmund, ich gönn's ihm, wenn er jetzt im Sommer halt zu Dortmund wechselt. Allerdings bin ich mir schon sehr sicher, dass er in Dortmund nicht mal ansatzweise so viel Spielzeit bekommen wird wie bei Mainz 05, ebenso bei Yoshimoto. Ja, vergangenen Sommer hat er noch ein Angebot von Chelsea abgelehnt und ist stattdessen zu Mainz 05 gewechselt, eben wegen der Spielzeit. Ist echt vernünftig für so einen jungen Spieler, sich gegen Chelsea zu entscheiden und für Mainz 05. Ich meine, in England verdient man sowas von deutlich mehr und auch Muto hätte da wahrscheinlich weit mehr als jetzt in Mainz verdient. Ist schon vernünftig, da hätte es mich auch gewundert, wenn er ein halbes Jahr später dann plötzlich nach England wechselt zu so einem Top-Club, da sich an seinem Stand eigentlich nichts geändert hat. Er hat jetzt ein halbes Jahr in Mainz gut gespielt, aber halt eben nur in Mainz gut gespielt. Ich bin mir sicher, dass so ein englischer Top-Club wie Man United nicht so zufrieden mit ihm wäre, da das, glaube ich, noch ein Schritt zu weit ist. Allerdings hätte man mit den beiden Spielern zusammen gute 25 Millionen im Winter verdienen können. Und das ist natürlich nochmal fette Kohle, die man bei Mainz 05 dann zur Verfügung hätte. Allerdings hat man sich eben gegen das Geld, sondern für den sportlichen Erfolg entschieden, da das Ziel weiterhin der Klassenerhalt ist. Und was bringen uns 25 Millionen, wenn wir am Ende der Saison absteigen? Da kann ich dann schon unseren lieben Heidel verstehen, dass er Malin Muto nicht abgibt, sondern lieber darauf pocht, dass wir den Klassenerhalt früh genug eintüten. Allerdings hat die Wechselverweigerung von Mali dann für mich nochmal so einen faden Beigeschmack, da Christian Heidel ja vermutlich im Winter zu Schalke wechseln wird und da Mali im Sommer per Kaufoption für Ausstiegsklausel für 9 Millionen verpflichtet werden kann, gehe ich davon aus, dass Heidel ihn mit nach Schalke nehmen würde. Weil, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber nun gut, wer weiß, was im Sommer passiert. Vielleicht spielt Mali jetzt das halbe Jahr bis zum Sommer so scheiße, dass ihn Dortmund oder Schalke einfach gar nicht mehr haben will. Und dann bleibt er in Mainz oder er wechselt irgendwo in die zweite Liga oder nur zu... Keine Ahnung. Was auch immer, wir haben noch ein halbes Jahr, mindestens ein halbes Jahr mit Mali und Muto. Und wir hoffen, dass sie so weitermachen wie in der letzten halben Saison. So, dann bin ich schon so weit fertig, dass ich sagen würde, wir schauen auf das nächste Spiel, welches in Hannover stattfindet. Das bedeutet, der 20. Spieltag lautet Hannover 96 gegen Mainz 05. Ja, cool. Hannover 96 ist momentan Tabellenletzter. Mit 14 Punkten nach 19 Spielen ist krass. Hätte ich so, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Ich meine, die letzte Saison für Hannover 96 war schon nicht so gut. Aber ich dachte, dass die jetzt mal endlich wach werden. Aber irgendwie läuft da bei Hannover einiges sehr falsch. Und ja. Eigentlich traurig, den Verein da unten zu sehen. Allerdings werden wir am Wochenende auch auf einen alten Bekannten treffen. Mit Adam Scholloy hat sich der hannoveranische Sportverein irgendwie so ja, die Dienste des Ungarn gesichert. Sie haben den ausgeliehen von 1899 Hoffenheim. Ich glaube, sie besitzen auch eine Kaufoption. Und eigentlich schade für Scholloy. Wenn man sich überlegt, der ist in Mainz 05 so abgegangen, dann zu Schalke gewechselt und seit Schalke läuft gar nichts mehr. Dann zu Hoffenheim gewechselt, läuft auch nichts mehr. Jetzt zu 96 gewechselt. Hoffen wir, dass er da mal wieder zur alten Stärke findet. Allerdings nicht jetzt am Wochenende, sondern ab dem Wochenende drauf, wenn er nicht mehr gegen Mainz 05 spielen kann. Und sehen wir mal, ne? Ja, ich würde jetzt die Aufstellung, wie ich sie mir vorstelle, von Mainz 05 mal bekannt geben, und zwar bekannt geben, wie das so klingt. Also ich rechne mit folgender Aufstellung für das Spiel gegen Hannover 96. Im Tor Loris Karius. Wer hätte es erwartet? Die Abwehr würde ich wieder wie vergangenes Spiel mit Brosi, Balogun, Bell und Bousmont bilden. Im defensiven Mittelfeld wieder Baumi und Latzer. Allerdings könnte ich mir für... Na, Latzer spielt eigentlich schon geil. Aber Fabi Frey ist wieder fit. Den könnte ich mir auch im defensiven Mittelfeld vorstellen. Ja, die offensive Dreierreihe Clemens, Jairo und Mali würde ich auch so stehen lassen. Bei Clemens läuft es momentan auch. Finde ich krass, dass er De Blasis verdrängt hat. Hätte ich am Anfang echt nicht gedacht. Im Sturm, denke ich, wird Muto spielen. Denn, ja, Muto ist gut. Onisivo wird nicht dabei sein, eben wegen der fehlenden Spielberechtigung, beziehungsweise weil er noch verletzt ist. Ebenso wie der langzeitverletzte Elkin Soto, der sich im Aufbautraining befindet, und Berggren auch, der befindet sich momentan ebenfalls im Aufbautraining. Ja, der war halt verletzt vorher und Mainz 05 hat ihn sich geholt. Des Weiteren drohen Giulio Donati und Julian Baumgartlinger mit der fünften gelben Karte im nächsten Spiel eine Sperre. Beide sind momentan mit 4 gelben Karten vorbestraft und bin ich mal gespannt, wie es wird. Ja, bei Onisivo ist es halt eine Zehenprellung, die verhindert, dass er spielen kann, beziehungsweise die und zusätzlich noch die fehlende Spielberechtigung. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, Mainz ist einfach momentan mit 27 Punkten nach 19 Spielen auf Platz 8. Auf Platz 8, wie geil ist das denn? Uns fehlen 3 Punkte auf den 5. Platz und 2 Punkte auf die Europa-League-Plätze, beziehungsweise ja, der 5. Platz ist auch ein Europa-League-Platz, aber der 6. Platz ist halt nur 2 Punkte von uns entfernt. 2 Punkte Abstand auf die Europa-League ist natürlich geil, ne? Aber unser Blick richtet sich trotzdem eher nach unten, auch wenn wir da mit 8 Punkten Abstand auf den Tabellen 16. mit Werder Bremen doch recht safe da oben momentan mitschwimmen, ist es trotzdem wichtiger, erstmal die 40 Punkte einzusacken, als nach oben in die Europa League zu schauen. Und wenn wir die 40 Punkte haben, dann können wir vielleicht mal da oben schielen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wie auch die liebe Isa bei hier bei The Walking Red im Interview geschrieben hat, dass von uns nicht zwingend jemand in die Europa League möchte, nach den vergangenen Jahren, wo wir dann kläglich gescheitert sind. Aber ich denke, die Saison läuft ganz gut und wir können eigentlich zufrieden sein. Abschließend würde ich eigentlich mal mit meinem Ergebnistipp die Folge des 05-Casts beenden. Schwierig. Ich tippe mit einem 2-2. Ja, Mali und Muto treffen wir wieder. Und, ja. Doch, Hannover braucht halt die Punkte unbedingt. Die haben jetzt 5 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Die brauchen ihre Punkte, wir brauchen die Punkte eigentlich auch. Also ich würde sagen, 2-2 oder 2-1 für uns, eins davon. Und demnach würde ich mich schon verabschieden. Auch diese Folge ist leider nicht die gewohnte Stunde lang geworden. Allerdings, wie gesagt, es ist halt als Alleinunterhalter nicht möglich, bei den wenigen Themen das so auszureizen. Allerdings hoffe ich des Weiteren, dass es euch gefallen hat. Schaut bei Twitter vorbei, @05er, und schaut auch beim Tim vorbei, @q_blogger, und bleibt auf dem aktuellsten Stand, was die Sachen Mainz 05 angehen. Und auch bei Facebook gibt's den 05er. Schaut da vorbei, lasst ein Like da, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten 05-Cast-Episode oder auch zum nächsten 05-Nachspielzeit nach dem Hannover-Spiel. Müssen wir mal sehen, muss ich mal gucken, wie ich die Zeit gemeinsam mit Tim finden werde, ob wir da gemeinsam was auf die Beine stellen können. In dem Sinne, wie gesagt, haut da rein, Leute. Ciao.